Ja, einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zum Genusscast. Hallo Maha. Hallo Hackbeat. Wie geht es dir? Danke, ich kann nicht klagen. Ich bin gut ins neue Jahr gekommen. Noch bin ich wohlauf und also noch keine Kongressgrippe, die sich eingefunden hat. Und bin auch ein bisschen hungrig. Das passt gut zu unserem heutigen Thema. Allerdings dürfen wir auch nicht zu viel essen, weil wir nachher noch essen gehen wollen. Genau. Also es darf sich nur um eine Vorspeise handeln. Genau. Genusscast Folge 13, diesmal wieder im Phonodrom in Berlin. Heute ist Samstag, der 2.1.2016. Unsere letzte Folge war auf dem Kongress, die ist jetzt nicht mal eine Woche her. Nee, war gerade eben erst. Genau. Kam mir vor wie vorgestern, aber es ist 3 Tage her oder 4 Tage her. Die Downloadzahlen sind auch da sehr, sehr erfreulich. Ich fand mir auch sehr viel Spaß gemacht. Hat mir auch Spaß gemacht. War zwar ein bisschen, also sehr durcheinander und wir waren halt auch so total geblendet von dem Scheinwerferlicht, weil es davon auch ein Video gibt. Ja, müssen wir eigentlich auch verlinken. Das stimmt, ja. Auf YouTube kann man uns sehen, kann man uns direkt beim Genießen zusehen. Was ich ja gar nicht so schlecht finde. Also vielleicht sollten wir das öfter machen, aber Video ist halt immer mit großem Aufwand verbunden. Ja, obwohl wir ja eigentlich alles da hätten für Video. Wir hätten eigentlich alles da, ja. Wir haben die gute Beleuchtung, wir haben noch die Standbeleuchtung und wir haben eine Videokamera. Lass uns das mal demnächst probeweise machen, also heute nicht, aber das könnten wir direkt mal probeweise machen. Heute haben wir auch noch eine Assistentin hier, die man nicht hören wird, also sie wird nicht mitsprechen, wollte sie nicht, nämlich Yalta.de bei Twitter. Auch Katja genannt. Der Nick ist dadurch zustande gekommen, dass die Autokorrektur Katja in Yalta umgewandelt hat. Von wem? Von dir? Nee, das ist die Apple iPhone. Okay. Bei uns beiden, ich weiß mehr. Also es hat Apple standardmäßig gemacht. Katja zu Yalta. Wo ja Katja auch ein russischer Name ist. Also ganz seltsam. Naja, jedenfalls war es dann plötzlich Yalta. Und so kam Katja zu ihrem Nickname. Also man kann ihr auch folgen auf Twitter. Und Katja wollte mit uns eine Blindverkostung machen. Und deshalb sitzen wir jetzt hier und essen und wissen nicht was. Genau. Aber das Thema ist Butter. Ja. Paar Warnungen. Butter enthält Milch und Fette. Salz in manchen. Und was noch? Hat Butter irgendwelche Konservierungs- oder Zusatzstoffe, die was wir da haben? Weiß oft ich nicht. Nein. Das macht man nicht, weil die von selber hält. Deshalb, daher kommt ja, also früher hat man ja auch Sachen, um sie haltbar zu machen. In Butter eigentlich, allerdings so richtig haltbar ist sie nicht, denn sie wird nach einiger Zeit ranzig. Genau. Und um dem zu begegnen, hat man ja Butter früher sogar, als es noch keine Kühlmöglichkeit gab, in Käse Käse drum herum gemacht, so damit, also eingelegt in Käse, damit es haltbar, damit sie haltbar bleibt. Ich dachte in so Tongefäßen, weil die auch an sich. Ja, also wenn man es luftdicht abschließt, dann hält sie sehr lange. Ich muss allerdings sagen, weil ich nicht so der Butteresser bin, Butter hält bei mir auch im Kühlschrank sehr, sehr lange. Also da muss man eigentlich keine Sorgen haben. Aber wie gesagt, Butter ist fett, milchig, Allergien ruft es hervor. Ich bin ja so ein bisschen, ich weiß nicht, früher habe ich praktisch gar keine Butter gegessen, weil ich immer das Gefühl hatte, dass wenn ich Butter esse, dass ich dann irgendwie auch so ein bisschen vielleicht Magenprobleme, ich weiß nicht. Jedenfalls fühlte ich mich auch ein bisschen unwohl. Ich habe ja so ein bisschen Probleme auch mit Milch. Das könnte damit zusammenhängen. Das hat sich aber gegeben in den letzten Jahren. Und jetzt kann ich eigentlich auch wieder Butter essen. Ich habe ja auch mit dir eine intensive Butterkur gemacht letztes Jahr. Ja, genau. Das stimmt. Falls sich die Leute fragen, warum ich so dick bin. Das liegt unter anderem an Peter. An der artgerechten Haltung. Naja, ich habe 2012, 2013 tatsächlich 9 Kilo abgenommen und war eigentlich so ein bisschen schlank und dann zog aber Peter vorübergehend bei mir ein, weil er auf Wohnungssuche in Berlin war. Und aus den wenigen Tagen wurden dann irgendwie 2 Monate. Genau. Und zum Dank hat mich Peter bekocht und wir haben eigentlich immer sehr gut gegessen. Und da habe ich natürlich dann die Kilo alle wieder drauf gehabt. Also von den 9 Kilo habe ich dann 5 Kilo wieder zugenommen. Also ich bin bloß für die Hälfte verantwortlich. Ja, so ungefähr. Inzwischen habe ich aber die letzten 3 auch noch. Also es ist jetzt bin wieder auf dem Ausgangsgewicht. Ich muss jetzt wieder anfangen. Aber wir haben ein neues Jahr, dann können wir das tun. Ja, wo wir bei den ganzen Warnungen waren, muss man. Nee, ich spreche erstmal über die Butter an sich, bevor wir auf noch Schwierigkeiten kommen. Also das Wort Butter ist erstaunlicherweise ein griechisches Lehnwort, obwohl man denkt, naja, Butter, das ist sowas typisch Deutsches, gar nicht griechisch, weil man ja in Griechenland eher Öl zu sich nimmt, aber wir wissen ja, es gibt in Griechenland, gab auch immer schon Rinder. Mhm. Ja. Euböa, ist ja der Ort der guten Rinder, glaube ich. Also Rinder gab es auch und man hat aus der Milch Butter hergestellt und da, also das Wort Butyros, je nachdem, wie man es ausspricht, ist tatsächlich griechisch und leitet sich von Bu, dem Rind, dem Stamm für Rind ab, also das Rinderliche sozusagen. Ja, also es ist nicht urdeutsch, wie manche Leute glauben. Das ist eigentlich wirklich erstaunlich. Es gab ein anderes, älteres deutsches Wort, dessen Etymologie ich nicht wirklich herausfinden konnte. Oh, da könnte ich vielleicht mal gucken, vielleicht kann ich das noch nachholen. Vielleicht finde ich noch was. Nämlich das Wort Anke, was nichts mit dem Vornamen zu tun hat, sondern es gibt der Anke oder der Anken. Das bedeutet Butterschmalz oder Butter. Und Anke, der Anken ist ein altes deutsches Wort für Butter, was sich in Süddeutschland zum Teil in den Dialekten noch so ein bisschen erhalten hat, aber weitgehend durch Butter ersetzt worden ist. Aber in Süddeutschland, weil es der Anken ist, ist es dann der Butter, weil man das Wort Butter als Ersatzwort genommen hat. Was eigentlich im Griechischen Neutrum ist, aber man macht das ja im Deutschen immer so, dass man Fremdwörter integriert, indem die das Genus behalten, was das ersetzte Wort hat, also der Anken und dann oder der Anke und dann der Butter. Deshalb ist in Süddeutschland Butter teilweise Maskulinum. Also in Österreich, in Bayern, in Tirol, in der Schweiz und zum Teil in der Pfalz, das müsstest du kennen, und zum Teil auch in Franken, der Butter. Oder Buttern sogar. Der Buttern, genau. Ja, der Buttern. Bringt den Buttern, ist das Zitat bei dem Deutschen Wörterbuch von Wolkenstein. Bringt den Buttern. Ja. Gut, also das ist, wie gesagt, Maskulinum. Je mehr ich darüber rede, umso mehr Hunger kriege ich. Also bevor ich noch mehr erzähle, sollten wir dann einfach die erste Butter probieren. Dann erzähle ich noch mehr. Ja, ich glaube, wir haben insgesamt 8 verschiedene Buttersorten. Ja. Haben die jetzt quasi von Katja uns augenscheinlich versteckt. Und sie wird uns jetzt jedes Mal auf einem guten Krustenbrot die Butter servieren. Ist das selbstgebacken? Nee, das ist nicht selbstgebacken. Aber sieht so aus, ein bisschen. Ja, es ist eins meiner Lieblingsbrote, die ich hier habe. Die gibt's bei mir um die Ecke bei so einem Innungsbäcker. Und das hat so eine tolle Kruste und das mit einem guter Butter drauf, das könnte ich direkt dann das halbe Brot wegessen. Ja, das werden wir jetzt gleich mal tun. Ich greife mal zu, dann erzähl ich noch was. Also, du erzählst, ich esse. Okay, die erste Butter, die wir haben, ist farblich, wie soll ich sagen, so leicht ins Gelbliche übergehend. Man sieht auf den ersten Blick keine Kristalle, also keine Salzkristalle drauf. Das heißt, ist sie gesalzen? Doch, die ist gesalzen. Mhm. Die ist aber fein gesalzen. Mhm. Das bedeutet, hat aber auch einen schönen eigenen Geschmack. Also ich mag ja gesalzene Butter, aber eigentlich, wenn die Salzkristalle zu sehen sind und so ein bisschen crunchy, aber hier sind sie komplett. Mit den Salzkristallen, das mag ich ja auch. Mhm. Aber das ist leicht gesalzene Butter. Mhm. Also Salzbutter ist ja eine Kategorie, da kommen wir ja vielleicht noch drauf, auf die Kategorien der Butter. Mhm. Ja, aber das ist eine untypische Salzbutter. Entweder das ist die Butter-Lindner-Butter. Die haben auch eine gesalzene? Nee, das sind oder ist es Kerry? Kerrygold oder dieses Lurpak. Also die sind ja beide, also das eine ist eine dänische Butter, das andere ist Kerrygold, eine irische. Was ist es? Kerrygold. Das ist die Kerrygold. Ja, das ist immer meine zweite Wahl, Kerrygold. Mhm. Ja. Und was kann man zu Kerrygold Butter sagen? Ich glaube, ich sehr gängig in Deutschland, oder? Sehr gängig, ja. Ich kaufe die ja nicht, weil ich immer denke, meine Güte, muss die Butter bis aus Irland angeliefert werden. Meine, wir haben ja die lauter Kühe rund um Berlin, an den Franken sowieso. Da muss man die Butter ja nicht. Also, weiß ich nicht. Also, wie gesagt, aber sie ist wirklich lecker, muss man sagen. Und sie ist halt sehr gelb, zur gelben Farbe. Könnte man auch noch was sagen? Weißt du, wo die herkommt? Naja, durch das Fett, oder? Nee, wenn du jetzt gesagt hättest, gefärbt, dann hätte ich dir recht gegeben. Ist gefärbt? Heute kommt die gelbe Farbe meistens durch Färbung. Ursprünglich kommt die daher, dass die Kühe Gras essen. Mhm. Dann denkt man ja, das Gras ist grün. Mhm. Das ist aber ein Irrtum. Das Gras ist nur sozusagen außen grün, das Chlorophyll setzt sich halt durch beim Gras, aber wenn, man merkt das auch, wenn das Gras irgendwie nicht so viel Sonne abbekommt und weniger Chlorophyll drin ist, oder wenn es trocken wird, dann wird es halt gelb. Es enthält nämlich Carotin, also gelben Farbstoff, und dieser gelbe Farbstoff bleibt dann im Fett übrig, also wenn die Kühe das gegessen haben. Und deshalb gibt es halt Butter, die gelb ist. Das ist aber eigentlich heute, also es hängt natürlich davon ab, was die genau gegessen haben, die Kühe. Und und wenn man einfach Butter nur so herstellt, also wenn man frisch gemachte Butter hat, ist die möglicherweise gar nicht gelb genug, als dass man das. Die ist irgendwie, heute ist das irgendwie extrem, weil es diese Sehgewohnheit gibt, dass Butter irgendwie ins Gelbliche geht, und dann haben irgendwelche Leute da noch mehr Farbstoff dran geschüttet. Man merkt das, wenn man in südeuropäischen Ländern ist, weil in südeuropäischen Ländern oft die Butter viel weißer ist, weil die das mit dem Farbstoff nicht machen. Ja, oder beziehungsweise gerade in den wärmeren Regionen, wo es halt das Gras schnell auch verbrennt, kriegen natürlich auch die Viecher meistens nur getrocknetes Gras und kein frisches Gras, und dementsprechend hast du auch die Thematik, dass es unter Umständen etwas heller ist. Die Frage ist, muss dieser Farbstoff auf der Packung ausgezeichnet werden? Müsste eigentlich ausgezeichnet werden. Ob das drauf zu stehen hat? Wo steht denn hier denn die Inhaltsstoffe? Ja, während du suchst, erzähle ich noch mehr von der Butter. Denn wo wir schon mal beim Farbstoff sind, können wir auch gleich von der Problematik, der Umweltproblematik sprechen. Also, wer keine Butter isst, tut damit eventuell was Gutes für die Umwelt. Denn, na gut, das wird es jetzt auch nicht ändern. Es gibt, also Kühe sind halt ziemlich umweltbelastend. Nämlich die erzeugen Gas, was man nicht haben will. Nämlich sie erzeugen einmal Methan und auch CO2. Das sind eigentlich, also die Rinderzucht hat den stärksten Methan-Output. Nicht Methan-Output, Methan-Output auch, aber den stärksten CO2-Output von allen Tierzüchtungen. Und das ist natürlich das ist natürlich ziemlich schlecht für die Umwelt. Es gibt einen schönen Artikel in der New York Times, haben wir auch verlinkt. Und dort wird auch darauf hingewiesen, dass halt diese Produktion ziemlich schlimme Folgen hat für die Umwelt, und man vielleicht die Rinderzucht ein bisschen zurückfahren sollte. Also auf den Artikel hat uns Xorps hingewiesen bei Twitter. Und ja, eine ganz schlechte Umweltbilanz. Ich habe da auch noch einen interessanten Artikel, den habe ich heute noch von Patrick bekommen. Der arbeitet im Umweltbundesamt. Und es gibt vom Umweltbundesamt einen Artikel auf der Homepage, den habe ich auch schon verlinkt. Der ist relativ aktuell, vom 30.11.2015. Der heißt Klimaneutral Leben, Stellschrauben im Alltag. Und da gibt es auch ein paar Hinweise, was man hat natürlich auch noch mit dem klimaneutralen Leben beeinflussen kann, auch das Thema halt allgemein tierische Produkte, also natürlich Käse und Butter, sind mit sehr, sehr hohen Emissionen verbunden. Ich esse natürlich sehr gern Käse, von daher trage ich natürlich auch dazu bei, dass es dem Klima vielleicht nicht so gut geht. Aber dafür fahre ich kein Auto, schon mal gut. Dafür esse ich auch ganz wenig Butter eigentlich, das ist ja auch, aber dafür viel Käse, naja. Also irgendwie, weiß ich nicht. Ich versuche auch wenig Müll zu produzieren. Na, ist halt immer so eine Sache. Also gibt es hier einen Absatz, den fand ich auch sehr interessant. Hier gibt es zum Beispiel die durchschnittliche Verzehrmenge an Butter, also pro Person, verursacht zum Beispiel rund 160 Kilogramm CO2 pro Jahr. Im Vergleich, bei Kartoffeln, bei der gleichen Menge, was du ja bedeutend mehr Kartoffeln zu dir nimmst, sind es nur 13 Kilo CO2 pro Jahr. Ja. Und wenn du jetzt auf Bioprodukte umstellst, also jetzt irgendwie Kartoffeln oder tierische Produkte, dann kannst du circa 20% der CO2-Emissionen einsparen. Nur so als Hinweis. Der Artikel ist wirklich sehr lesenswert. Ich will ihn auch mit den Shownotes verlinken. Ja. Unter diesem New York Times Artikel. Das ist, glaube ich, sehr interessant. Ja. Ja, ist wirklich, wirklich, ich glaube schon, dass das wirklich interessant ist. Also kann man sich mal mit beschäftigen, mit den ganzen Problemen, die da entstehen. Gut, also jetzt probieren wir die nächste. Genau. Auch farblich sehr, sehr gelblich. Ich sehe hier auch keine Salzkristalle drin. Ich auch nicht. Ist auch keine, ist keine gesalzene. Aber die ist etwas rahmiger. Ich würde tippen auf eine Süßrahmbutter. Aber die ist Salz drin. Ja, ist Salz drin? Salz drin, ja. Mensch schon. Ist da Salz drin? Also ich habe das Gefühl, dass da Salz drin ist. Ganz wenig vielleicht, aber. Stimmt, doch. So zum Schluss. Aber die ist auf jeden Fall rahmiger. Ist rahmiger, ja. Oder, das merkt man. Oder Joghurt. Irgendwas ist da irgendwie merkwürdig. Also auf der einen Seite ist sie halt so rahmig und eben auch süßlich. Und dann hat sie aber doch was Salziges. Also ganz seltsam. Welches ist denn das? Also das kann ich nicht sagen. Ah. Ach, das ist die Lurpak. Genau. Das die ist, dänische. Genau, das ist dänische. Genau. Hier steht auch eine Produktbeschreibung drin. Hergestellt aus frischer Sahne und eine Prise Salz. Darum auch der leichte Salzgeschmack. Also obwohl, ist wirklich leicht. Obwohl es auf der Packung als gesalzen draufsteht, hätte ich jetzt auch mehr Salz erwartet. Ich habe die vorher noch nie probiert. Ich habe die einfach nur immer dazu gekauft, um halt so ein bisschen unser Butterspektrum auch zu erweitern. Ja, der milde Geschmack kommt her, dass es Süßrahmbutter ist. Ja. Es gibt ja Sauerrahmbutter und Süßrahmbutter. Je nachdem, ob da die Milchsäure drin ist. Das heißt, das weiß ich gar nicht, ob wird das hinzugegeben oder entsteht. Ich glaube, die Milchsäure entsteht erst. Also man muss zu einem bestimmten Zeitpunkt in das Geschehen eingreifen, damit die nicht entsteht. Das ist dann Süßrahmbutter. Und dann ist halt noch ein bisschen Salz dran. Genau. Obwohl Salzbutter eigentlich eine extra Kategorie ist. Genau. Die muss ja auch eine bestimmte Anzahl an Prozent Salz drin haben. Ist das richtig, soweit ich das weiß? Lass mich mal gucken. Als Hinweis, ich habe ja vorhin geguckt auf der Kerrygold, ob da der Farbstoff ausgezeichnet ist. Ist er in diesem Fall nicht. Die Kerrygold hatte 1,8% Speisesalzanteil und da war auch der Salzgeschmack etwas intensiver. Und jetzt bei der Lurpak, da ist jetzt 1,2 Lurpak, oder? Lurpak wird das ausgesprochen. Wie? Das K wird, glaube ich, nicht gesprochen. Okay. Lurpak. Und das U wird Ü gesprochen, glaube ich. Lurpak. Ich glaube, Lurpak heißt es. Aber wir können das nachgucken noch. Und die hat 1,2% Salz. Also da merkt man auch den leichteren oder den geringeren Salzanteil auch wirklich im Geschmack. Ja, also das ist eine ganz seltsame Butter, weil das halt eine Süßrahmbutter ist und oder mild gesäuert, könnte natürlich auch sein, das ist die andere Kategorie. Und zwar ist es so, in der deutschen Wikipedia steht es ein bisschen schlecht. Irgendwo stand es besser, ich weiß noch nicht mehr wo. Das könnte sein, dass im deutschen Wörterbuch das nochmal erklärt worden ist. Also, oder in der englischen. Naja, ist ja egal. Irgendwo habe ich das jedenfalls gelesen, dass es da verschiedene Möglichkeiten gibt der Herstellung. Nämlich, da bei der Süßrahmbutter ist so, dass bevor die Milchsäure überhaupt entsteht, der Entstehungsprozess abgebrochen wird. Und wenn man es länger stehen lässt, dann entstehen halt die Milchsäurebakterien, das ist dann die Sauerrahmbutter. Und der mildgesäuerten Butter ist, dass die hergestellt wird wie Süßrahmbutter. Und dann wird aber noch Milchsäure hinzugegeben. Dann ist das nicht ganz so intensiv. Also das ist, glaube ich, der Unterschied. Es ist ja in Deutschland alles reguliert. Ja. Darum gibt es ja auch dafür eine Verordnung über Butter und andere Milchstreichfette, die sogenannte Butterverordnung. Die gibt es von 1997 und da wird genau definiert, wie das hergestellt und definiert wird. Ich gucke jetzt gerade nach dieser Geschichte ja, guck du für noch mal nach. Salz, Butter. Noch mal nach. Warte mal. In der Zwischenzeit kann ich ja noch, weiß ich nicht, ja, wegen Butter und Griechenland und so. Klar ist natürlich, dass das in mediterranen Ländern es halt doch eher dass eben doch eher Öl benutzt wird. Das wird auch zum Teil auf Brot geträufelt. Das kennt man ja in Katalonien von diesem Tomatenbrot. Ja, da kommt dann eine Tomate auf das Brot und dann auch Öl drüber. Und dann gibt's halt so eine Grenze in Mittelitalien, verläuft die zwischen der überwiegenden Nutzung von Butter und zwischen der überwiegenden Nutzung von Öl. Natürlich kann man das andere auch überall benutzen. Wir benutzen ja auch Olivenöl inzwischen. Wir haben das auch noch ein Thema für einen Podcast. Ja. Und dann gibt's halt diese Gegend in Mittelitalien, Emilia-Romagna vor allen Dingen, wo sich das so ungefähr die Waage hält, wo man eben alles Mögliche gleichzeitig benutzt, insbesondere dann auch in Bologna, aber Bologna liegt ja in der Emilia-Romagna und man nennt deshalb Bologna auch die fette Stadt, Bologna la Grassa, weil dort so viel Fett verwendet wird und zwar alles gleichzeitig, sowohl Olivenöl wie Butter. Und die berühmten Spaghetti Bolognese sind ja deshalb auch so berühmt geworden, weil man da alle möglichen Fette zusammenschüttet. Mhm. Ja, Fleisch und Schmalz und Butter. Und, naja. Jetzt sind wir natürlich beim Schmalz. Schmalz ist ursprünglich, auch das Wort Schmalz war auch ein anderes Wort für Butter. Wo das jetzt meistens auch noch aus anderen, also aus geschlachteten Tieren hergestellt wird. Also es gibt verschiedene deutsche Wörter für Butter. Wir hatten schon den Anke, die Butter. Und dann gibt es noch Smör in Norddeutschland. Kennt man aus den skandinavischen Ländern, wo Butter ja Smör heißt. Mhm. Aber auch auf Niederdeutsch Smör. Und Schmalz ist auch ein anderes Wort für Butter in deutschen Dialekten. Ja. Und dann gibt's noch das Butterschmalz im Hochdeutschen. Das ist natürlich dann auch nochmal Butterfett. Also wenn man die Butter nochmal weiterverarbeitet hat, um das Fett noch stärker zu konzentrieren. Ja, und wie sieht's bei dir aus? Können wir das nächste probieren? Ja, klar. Ich habe gerade geguckt in der Butterverordnung, ob ich finde, wie viel, ab wann es denn Salzbutter heißen darf. Aber ich verstehe dieses Juristendeutsche nicht. Den Zusatz gesalzen, wenn die Butter mehr als 0,1 Gewichtshundertteile Salz enthält. Also mehr als 0,1 Gewichtshundertteile Salz. Heißt es dann pro 100 Gramm 0,1? Nee, Hundertteile sind Prozent. Also 0,1%. Okay, also zusatzgesalzen darf ich es benennen, wenn ich 0,1% Salz dazu habe? Ja. Das ist aber echt wenig, finde ich. Ja. Und man kann es schon gesalzen nennen. Auf okay. 100 Gramm dann eben nur 0,1 Gramm. Okay. Okay, die nächste. Ja. Guck mal. Aha, hier sehe ich Salzkristalle drin. Ja. Definitiv. Genau. Also ich würde mal sagen, das ist Le Président. Also sind deutlich Salzkristalle drin. Das schmeckt auch recht salzig. Ich würde sagen, das ist nicht Le Président. Mhm. Ich würde. Das ist noch crunchiger Le Président. Mhm. Dann ist das, wer ist denn die andere? Die Fässchenbutter? Fässchenbutter. Meersalzbutter, ja, genau. Das könnte die Meersalzbutter von Lindner sein. Mhm. Mhm. Ich bin mir unschlüssig. Ich weiß auch nicht. Es ist die, ja. Okay, das ist die, Ja, Salzbutter von hinten. Naja, eben, ja, eigentlich nicht. Die habe ich ja woanders Gourmet. Gekauft. Gourmet. Mhm. Das ist die Feinhofer Gourmet Meersalzbutter. Aber die gibt's auch von Lindner. Die sieht, glaube ich, genauso aus. Ich glaube auch, dass es ein OEM ist, weil ich habe die das erste Mal entdeckt bei Aldi Nord. Und 3% Meersalz. Und mittlerweile gibt es ja auch bei Kaufland. Ich dachte nur, das Design wäre ähnlich. Mhm. Aber nach der Recherche jetzt im Internet ist es wirklich das gleiche Produkt, was verkauft wird. Also bei Aldi Nord und bei Kaufland verkaufen sie die gleiche Butter. Mhm. Interessant. Und ich finde, das ist sehr schön aufgemacht in diesem. Schmeckt auch nicht schlecht. Die schmeckt wirklich gut. Also, ich esse sie auch gerne. Lass mal gucken. Ja. Ah, da sieht man auch die Kristalle. Genau. Muss doch mal ein bisschen pur essen. Okay, und die hat 3% mehr Salz, also bedeutend mehr sehr als viel, was sie muss. Die anderen beiden. Na, ja, das ist ein guter Ersatz, wenn man die Präsidor mal nicht bekommt. Mhm. Schmeckt wohl. Ja. Auch sehr gelblich. Also sehr, ich finde. Sehr gelblich. Gelblich als da muss auch, da muss, hier muss das mit dem Farbstoff drauf. Steht auch nicht drauf. Hm. Nee, steht nicht drauf. Ist nicht ausgezeichnet, der Farbstoff. Toll, jetzt ist mein auf die Butterseite gefallen. Ja, das ist doch immer so beim Brot. Oh, hier. Yeah. Nimm mal 25 Kalorien, hier 100 Gramm. Boah, das ist schon ziemlich. Das hat Fett. Kalorienbombe. Ja, so, jetzt kommt die nächste. Da sehe ich erstmal keinen Salzpartikel drauf. Sehr hell. Sehr cremig. Sehr cremig. Sehr, sehr cremig. Doch, da ist Salz drin. Ja? Da ist Salz drin. Wenig, aber da ist Salz drin. Hm. Also Süßrahmbutter, würde ich sagen, und Salz. Süßrahmbutter und Salz. Hm. Was könnte denn das sein? Sehr hell. Also praktisch kein Farbstoff drin. Ich weiß nicht, ob das Salz drin ist. Also ich schmeck's nicht wirklich raus. Doch, der Salz drin. Ich muss nochmal, glaube ich, neutralisieren mit Wasser. Ganz eindeutig Salz drin. Es gibt nur 4 oder 5 Stück. Hm. Ich also weiß leicht nicht. Gesalzen und richtig cremig, richtig. Ah, okay. Ja, Butterfässchen, gesalzen, genau. Das Milch, du siehst, also, wie hell das ist. Ja, ist wirklich im Vergleich zu der. Also ist ganz, die ja, Teller. Also ich sag dir, das ist Farbstoff, das kann unmöglich. Gut, Carotin färbt natürlich gut, aber. Also ist die Ravensberger Millrahm Butterfässchen gesalzen. Aber schmeckt super. Also jetzt, wo ich da, also fast mein Favorit. Also ist auch 1% Salz drin, also relativ gering. Ja, ich sag ja, deshalb hast du erstmal gesagt, ach, Salz schmecke ich nicht, aber das ist zu spüren. Das Butterfässchen, okay. Oh, ich muss das noch ein bisschen neutralisieren. Ich glaube, das Wasser reicht nicht mehr hier. Auch interessant ist, hier in den Buttern, was wir vorher hatten, waren 80% Fett drin. Hier ist 81% Fett drin und dann gesalzen, das Problem, also 1% mehr als in diesen Vorgänger. Sowohl die Karigold als auch, die hat hier auch 80%, ja. Und die hat 81%, okay. Also mehr Fett. Mhm. Ja. So. Das ja, nächste, was hier kommt, schnell. Ist jetzt natürlich. Kommt aber etwas, was man leicht erkennen kann. Ja, das ist natürlich. Das sieht selbstgemacht aus. Das ist auch selbstgemacht. Probier bitte erstmal. Mhm. Mmh. Bin begeistert. Ah. Eine Geschmacksexplosion. Ja, Geschmacksexplosion. Ich hatte so ein bisschen das Problem, dass ich die Tage ein Entrecot gemacht habe und hatte keine Kräuterbutter da. Dachte ich mir, nicht leichter als das. Ich hatte noch etwas Butter im Kühlschrank, habe noch etwas Kräuter gehabt, also sprich frische Gartenkräuter, die ich bei mir auf der Fensterbank stehen habe. Habe da ein bisschen Chili reingemacht und ein bisschen Salz und Pfeffer und etwas Olivenöl. Und dementsprechend habe ich dann selbst eine Kräuterbutter gemacht und ein bisschen super. Abgeschmeckt. Mit dem Chili, also ich bin begeistert. Super. Und auch extra die dicken Salzflocken genommen von dem aus Spanien, von dem, ja, dass es so ein bisschen crunchy wird. Aus Katalonien. Katalonien. Und genau, ein bisschen Petersilie, ach, ein bisschen Salbei. Ich bin total begeistert. Ja, jetzt wollte ich gerade schon sagen, ich hätte meine Lieblingsbutter gefunden. Also die letzte, die rahmige. Aber jetzt muss ich alles revidieren. Die. Ich glaube, die solltest du kommerziell herstellen. In die Produktion einsteigen. Die wird dir aus der Hand gerissen. Genusskastbutter. Oh, sagt er. Das können jetzt ja unsere Hörer gar nicht gutieren hier. Aber du siehst auch, wie die Aufmachung, wie ich gemacht habe, in einem, wie es sich gehört, traditionell, in einem Tonfässchen. Tonfässchen, genau. Mhm. Was mich ein bisschen wundert, ist, dass sich das Fett nicht ungleich, also dass das Fett sich so ungleichmäßig. Ja, das tut's. Klar. Mhm. Das andere enthält ja Wasser. Ja. Das heißt, das Fett setzt sich oben ab. Mhm. Ganz normal. Okay. Was den zusätzlichen Effekt hat, dass es die ganze Sache konserviert. Ja. Das heißt also, du kannst das untere ewig aufbewahren. Mhm. Naja, ewig nicht, weil die Butter auch irgendwann ranzig wird. Aber es ist halt einfach großartig. Begeistert. Also dafür gibt es kein Produkt, dafür gibt es praktisch, das ist mein Patentrezept. Ah genau, ein bisschen Knoblauch ist drin und ein bisschen Zwiebel. Ja, durch. Die habe ich dann praktisch vorher etwas bisschen angeröstet. Ich habe die Butter schmelzen lassen und ist dann praktisch dann langsam in den restlichen Kräutern zusammengerührt. Aber ist da noch irgendwie sowas drin? Nicht Kardamom, aber irgendwas anderes. Da ist noch ein seltsamen würzigen Geschmack. Also nicht Kardamom, das ist Muskatnuss. Muskatnuss? Ja, das ist Muskatnuss. Genau. Muskatnuss, ja. Genau. Muskatnuss, Herr Müller. Muss er jetzt gleich verlinken. Damit die Leute wissen, warum er so komisch, Muskatnuss so komisch aussprechen. Ja, ich greife mal zum nächsten. Genau. Ich eigentlich neutralisiert. Ich habe immer noch den Chili-Geschmack gemacht. Ja, ich muss auch nochmal neutralisieren. Ach so, das habe ich doch gesagt. Ich brauche neues Wasser. Bis neues Wasser kommt. Hast du eine bestimmte Präferenz? Naja, also ich weiß, was ich nicht möchte. Ja, jetzt wird's schwierig. Den Klassiker? Ja, nimm den Klassiker. Das ist. Sanitas? Ja, ja. Dann noch die Überbleibsel von unserem letzten oder vorletzten Genusscast. Mhm. Wir haben über Wasser ja gemacht und da gibt es noch im Phonodrom eine leichte Wasserüberschuss. Was sich natürlich. Wasserschwemme. Was sich natürlich optimal eignet, um. Warum hat denn das Recording eigentlich aufgehört? Weiß ich nicht. Vielleicht hast du es noch gar nicht gestartet. Doch, hatte ich. Das ist auf Null. Ja. Seit wann? Weiß ich nicht. Aber ich gucke gerade hin und sehe, das Recording läuft nicht. Ja. Wir haben ja zum Glück den Stream. Ja, aber dann will ich trotzdem jetzt aufzeichnen. Kannst du immer noch den. Ja. Oh, da stimmt eine Fehlermeldung. Cardful. Okay. Wie konnte das passieren? Gute Frage. Ich bin nicht schuld. Ich habe immer vor meinem Podcast und nach meinem Podcast alles gelehrt. Okay. Na, die Karte ist voll. Na, wunderbar. Wenn ich jetzt die formatiere, ist natürlich auch der Rest dann weg, gell? Also den, was wir jetzt schon aufgezeichnet haben. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß ja nicht, wie viel jetzt fehlt. Ich weiß auch nicht. Also wir müssen gucken, ob wir wirklich den Stream haben. Ja. Ob der gespeichert ist. Und dann nehmen wir den. Genau. Ja. Dann kannst du jetzt auch kannst ja was wegschmeißen von einem anderen Podcast und dann hätten wir wieder Platz. Problem ist, wenn ich jetzt formatieren drücke, geht natürlich das Audio aus. Du sollst nicht formatieren, sondern sollst. Ach so, ja. Darum. Ja, dann lassen wir es so. Lassen wir es so. Dann müssen wir uns jetzt darauf verlassen, dass es wirklich aufgezeichnet worden ist. Ja. Ja. Gut, nächste Butter. Nächste Butter. Ich sehe auch hier keine Salzkristalle. Du hast schon probiert oder gegessen? Ach, den habe ich schon gegessen. Achso, ja. Du hängst hinterher. Probier mal. Aber die hat kein Salz. Die hat kein Salz, nee. Das ist Süßrahmbutter. Kerrygold ist Süßrahmbutter. Mhm. Ja. Ja, das war einfach. Mhm. Ich hätte gar nicht gedacht, dass wir das so gut herausfinden können. Und jetzt haben wir eine. Mhm. Okay. Genau, das ist eine Süßrahmbutter. Und was da noch so an Zutaten draufsteht. In einer gelben Verpackung. Ja, 82% Fett. Ja, und sonst keine Inhaltsstoffe. Oh, jetzt kommt eine seltsame. Ich weiß, was es ist. Ich weiß auch, was es ist. Also ich habe schon eine Farbe erkannt. Ja, eine Farbe. Italienische Butter ist auch immer weiß. Okay. Aber die ist jetzt auch ganz weiß. Schmeckt leicht salzig. Mhm. Und also merkt so ein bisschen am Geruch schon, dass er auch wenn ich riecht, aber beim Geschmack auf jeden Fall. Oh ja. Ganz klar. Aber eigentlich sehr lecker. Mhm. Also mag ich. Muss ich mal kaufen. Obwohl es viel durchschmeckt. Es viel schmeckt durch. Mhm. Das ist ja kein Schaden. Mhm. Also es handelt sich hier um eine Ziegenbutter. Ziegenbutter, auch gesalzen. Genau. Und genau. Gesalzene Sauerrahmbutter aus Ziegenmilch mit 84% Fett und hat 1% Salzanteil. Mhm. Also das finde ich eigentlich gut, dass es ein bisschen Salzanteil hat. Ich tue mir hier nochmal ein bisschen was drauf, weil die Ecke schon so trocken ist. Aber finde ich sehr angenehm vom Geschmack her. Und ach danke, ja, jetzt ist es zu spät. Aber sag mal was zu, darf Ziegenbutter eigentlich Ziegenbutter heißen? Ja, in Deutschland schon. Obwohl es unlogisch ist, weil sich das Wort Butter natürlich von vom Rind ableitet. Ja. Aber in Deutschland hat man einfach gedacht, ach, Butter ist Butter und kann auch von der Ziege sein, ja. Soweit ich weiß. Also habe ich gelesen irgendwo, aber kann, glaube im Wikipedia-Artikel über Butter. Überwiegend wird Butter aus Kuhmilch hergestellt. Doch es gibt auch Butter aus Schafmilch und Ziegenmilch. Also Ziegenmilch war mir bekannt, aber Schafmilch, aber Schafmilch habe ich eigentlich noch nie gesehen. Also höchstens noch aus Yak-Butter gibt's. Die kann man auch kaufen. Yak? Aus vom Yak? Ja. KDW für überteuerte Preise. Mhm. Der typische KDW-Aufschlag drauf, ja? Mhm. Ich mach mal Yak-Butter, verlinke ich auch mal bei uns in den Shownotes. Ja, toll. Da brauchst du gar keinen Brotaufstrich mehr. Weil schon an sich wie, so sollte ich nicht. Nochmal dran. Nee, ist schon gut. Ach, sehr schön. Katja kümmert sich um mich. Ach, für dich? Ja, dann ist, bin eh zu dick. Bin eh zu dick und wir wollen ja noch essen gehen. Nee, passt schon. Ja. Also. So, das heißt, ich muss hier mal die Shownotes mal richtig machen, dass das alles in der richtigen Reihenfolge ist. Das hier und dann kommt die Yak-Butter hinten dran. So. So. Nächste Butter? Nächste Butter kommt. Sekunde. Ich trinke noch was sonst. Zum Neutralisieren? Ja. Jetzt verstehe ich ja auch, warum das hier so... Ach, ich bin auch doof. Ja, mach du mal. Ich probiere schon mal. So, jetzt sehe ich schon die größeren Salzkristalle hier drin. Das ist auch aber auch nicht ganz so hell wie die... Nö, nee, ist nicht ganz so hell. Aber auch nicht so gelb. Ist aber nicht die, was ich denke. Nee? Also ist die größere Salzkristalle. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass das ein Präsident ist. Schmeckt sehr rahmig. Ja, okay. Das ist der Präsident. Okay. Vielleicht kannst du dazu noch was erzählen? Ja, also kommt aus der Normandie. Mhm. Wo es ja auch ein Kernkraftwerk gibt und die Wiederaufbereitungsanlage lag. Ist ja auch in der Normandie, ist auch ein monumentaler Bau. Die haben das ja auf so eine Plattform an der Klippe gebaut, damit man, damit wenn Not ist, dann lassen sie alles ins Meer fallen. Also ja, man kann auch immer denken, also die Atomindustrie hat auch immer sehr gute Ideen. Also Wiederaufbereitungsanlage, da wird Plutonium verarbeitet. Mhm. Und das bleibt wohl nicht so ganz ohne Folgen für drumherum. Also da gibt es auch irgendwie so ein Leukämie-Cluster, glaube ich. Mhm. Ich weiß es nicht genau, in der Normandie. Jedenfalls habe ich mal, also ich habe es nicht wirklich nachgeprüft, aber mir hat, als ich da war, haben mir halt, aber es waren auch Aktivisten gesagt, dass es da solche Probleme gäbe. Und wenn das aber der Ort ist, wo so viel Butter herkommt, spricht das ja nicht unbedingt für die Butter. Gut, man muss es ja nicht jeden Tag essen. Also ich denke, so selten wie ich die Salzbutter von da esse, ist es dann auch nicht gefährlich. Aber wie gesagt, es ist nicht unbedingt eine unbelastete Gegend. Die Normandie. Aber sehr lecker. Mhm. Also die Butter ist klasse. Die Butter ist gut, ja. Vor allem das Schöne ist ja, wenn die so ein bisschen steht, Und fängt die an, weil die so viel Salzkristalle drin hat, so ein bisschen an zu schwitzen. Das macht die andere auch, die wir vorhin schon hatten. Da kannst du es auch direkt jetzt hier schon sehen und auch kosten. Ja. Und dann sieht man schön, wie sich dann das Salz da so rausschwitzt. Und dann macht das Ganze so ein, ja, es sieht optisch einfach sehr schön aus. Ja, und schmeckt auch sehr gut. Mhm. Also ich finde wirklich, also ja, also die Butter gehört wirklich zu einer meiner Lieblingsbuttersorten. Obwohl sie aus der Normandie kommen, wo man ja nicht so ganz sicher sein kann. Aber es ist wirklich schön. Also vom Geschmack auch sehr cremig. Obwohl diese hier fand ich jetzt auch ziemlich gut. Welche war das noch? Welche? Das war die Butter Lindner. Butter Lindner, ja, die ist auch gut. Mhm. Und natürlich die Ziegenbutter gefällt mir auch sehr gut. Und deine sowieso. Aber die zählt ja nicht, weil man die nicht kaufen kann. Bisher. Bis dato. Ja. Also wenn du mal wieder von Arbeitslosigkeit bedroht wirst, dann wird sofort in die Butterproduktion gehen. Dann steige ich ins Butter, genau. Wird Zeit für den Wandershop, ja? Ja. Toll. Nee, ich bin angetan. Also wirklich jetzt auch von der Auswahl. Also. Wie viele Sorten haben wir jetzt gehabt? Also. Wieso heißt sie eigentlich Nierstaler Ziegenbutter, um nochmal zurückzuspringen zum. Ja. Wo ist denn dieses Nierstal? Das habe ich jetzt auch noch nicht nachgeguckt. Aber ich gucke mal. Nierstaler. Nierstal. Guck mal, wo das liegt. Nierstal muss ja irgendwo liegen. Das Nierstal Lust auf Limburg. Was ist das hier? Unteres Nierstal? Ja, Ziegenmutter. Da steht's. Kempen. Ja, NRW. NRW, genau. 47, das ist in der Nähe. Ja, Nierstal, Landschaftsschutzgebiet im Kreis Kleve. Genau. Kleve? Ja, Kleve, genau, richtig. Unteres Nierstal, Niederrheinisches Tiefland, mittleres Nierstal, Krefeld, das Nierstal. Landkreis Viersen, oder? Mhm. Genau, mit dem Kennzeichen VIE, Vollidiot im Einsatz. Ah ja, so. Genau, wir haben nicht mal dem vorigen Arbeitgeber haben wir nicht ein Werk in Kempen gehabt. Sehr schöne Altstadt. Mhm. Sehr schönes kleines Städtchen. Ich überleg gerade, wo denn diese Butter da hergestellt wird. Also, kenne ja, glaube ich, Kempen in- und auswendig. Ich überleg gerade, wo das denn sein könnte. Wie heißt die Straße? Am Selda 39. Am Selda 39, wo ist denn das? Delina.de. Hast du schon die Shownotes? Delina.de? Nee. Doch, habe ich. Guck mal, ich hab's drauf. Ja, Delina.de, genau. Ah, stimmt. Kempen. Ja, ich. Da hinten, wo der McDonald's ist. Ah, ja, okay. Am Kempener Außenring. Wo der McDonald's ist. Ja, ja. Das ist, wenn du halt irgendwie da am Migrieren bist und hast dann nachts Hunger, ist halt in diesen kleinen Dörfchen Kempen, gibt's halt nichts mehr. Und dann gab's halt auch mal ab und zu mal eine Versorgungsfahrt zu diesem amerikanischen Schnellrestaurant. Mhm. Das ist bekannt auch unter der Goldenen Möwe. Mhm. Und da, ja, dann weiß ich auch, wo das ist. Ja, das stimmt, ja. Ja. Ja, interessant. Ja. Ja, das Kempsche Platt. Ich habe das ja da mal wirklich erlebt. Da in der Nähe. Allerdings, nee, ist nicht genau, das war, glaube ich, nicht Kempen, sondern tatsächlich, ich glaube da Brüggen. Also auch direkt an der Grenze, also gleicher Kreis. Mhm. Sein Studienfreund von mir kam daher und wir mussten mal irgendwas gemeinsam da vorbereiten und dann war ich da bei ihm zu Hause. Also ich habe ja in Köln studiert, das ist ja nicht weit. Und alle sprachen normal Deutsch untereinander. Bis dann plötzlich das Telefon klingelte und der Vater das Telefon beantwortete und mit dem Nachbarn eben den lokalen Dialekt sprach. Und ich konnte nichts verstehen, obwohl ich eigentlich vorher schon Niederländisch gelernt hatte. Mhm. Aber es war eben nicht Niederländisch, sondern es war einfach das Plattdeutsche, das aus der Gegend. Und das, wenn man da nicht trainiert ist und wenn man nicht weiß, worum es geht, ist das schon ziemlich schwierig. Ja, das ist halt ziemlich interessant, weil man da sehr schön das Dialektkontinuum sehen kann. Also auf beiden Seiten der Grenze wird der gleiche Dialekt gesprochen. Mhm. Es ist halt weder Niederländisch noch Deutsch, sondern eben was dazwischen. Das ist sehr interessant, weil da ist ja auch Teusberg in der Nähe und St. Hubert, also auch da kamen Arbeitskollegen her. Mhm. Und in Kempen spricht man Kalt, ja. Kempsplatt. Mhm. Und dann in St. Hubert. Nee, Kallen heißt, glaube ich, sprechen, oder? Weiß ich nicht. Oh, ich glaube, Kallen heißt sprechen. In St. Hubert, was wirklich direkt. Ja, Kallen heißt sprechen, genau. Oh, steht ja sogar in der Wikipedia. Okay. In Kempen kalt man Kempsplatt. Okay. Ja, Kallen heißt sprechen. Ich hatte nämlich mal, das weiß ich, weil es gibt ganz verschiedene Wörter für sprechen. Mhm. Und da habe ich mal irgendwann einen Artikel, oder das war, glaube ich, in diesem DTV-Atlas der deutschen Sprache, die verschiedenen Wörter für sprechen. Mhm. Und da habe ich das in Erinnerung. Da habe ich das Snaken, Syren, Spreken, Kallen und noch viele andere Wörter. Ja. Das ist aber interessant, dass in diesen ja Dörfchen, die überhaupt daneben dran liegen, schon komplett andere andere Dialekte gesprochen werden. Ja, ja, klar. Das ist eine ganz große Varianz. Von Dorf zu Dorf ändert sich der Dialekt. Also in der Pfalz nicht anders. Das stimmt, ja, das ist richtig. Ja. Aber wir sprechen nicht über Sprachen, da machen wir einen extra Podcast. Ja. Wir kommen zurück zur Butter. Ich glaube, wir sind durchgebuttert. Durchgebuttert? Ja, durchgebuttert. Komplett durchgebuttert, oder? Ja, dann darfst du deinen Favoriten nennen. 5, 6, 7, 8. Wir haben gar keine Sauerrahmbutter. Nur ich habe nur Süßrahmbutter, genau. Sauerrahmbutter. Ach so, dann müssen wir einen extra Podcast machen. Mhm. Wir sind jetzt genügend. Also, ich würde sagen, klar, also unangefochten Nummer 1 ist leider die viel zu teure, aber das ist noch sehr leckere Président. Ja, die ist schon sehr gut, muss man sagen, auch im Vergleich. Ich würde sagen, auf Platz 2 ist diese Butter-Lindner Meersalzbutter. Mhm, ja, sehe ich auch. Auf Platz 3 würde ich schon fast zur Ziegenbutter übergehen. Ja, für mich auf jeden Fall. Also die Ziegenbutter fand ich ganz toll. Und dann finde ich, also ich mag ja gesalzene Butter, aber wenn es nicht gesalzene Butter wäre, würde ich, glaube ich, zur Kerrygold-Süßrahmbutter rübergehen. Ja, die hat mir auch ganz gut geschmeckt, das stimmt schon. Also würde ich dir zustimmen. Aber wie gesagt, also die Ziegenbutter fand ich ganz toll. Ist, glaube ich, auch meine heutige Top-Entdeckung. Also ich halte die wirklich für die beste. Ich finde die auch interessanter als die Le Président. Aber von den echten Buttern, also von den Kuhbuttern, ist tatsächlich Le Président wirklich klasse. Und natürlich deine sowieso außer Konkurrenz. Aber du hast ja wahrscheinlich auch Le Président genommen bei der Herstellung. Nein? Ich hatte noch im meinem Kühlschrank eine Butter vom, ich glaube, ich habe letztens irgendwann Nudeln gemacht oder irgendwas, Pasta, genau. Selbst Pasta gemacht und da war noch ein bisschen Butter da für, als ich Pierogi gemacht habe, war noch Butter da für den Teig. Dass du alles so machst. Genau, und darum hatte ich dann so ein Stückchen, sag ich mal, deutsche Markenbutter irgendwie. Mhm. Und dafür habe ich sie genutzt, weil die stand da so rum und die aß so keine. Ja, ich kaufe ja normalerweise auch, wenn ich Butter brauche, zum Beispiel für meine Mutter. Wenn die zu Besuch ist, will die mal Butter haben. Mhm. Und sie will keine Salzbutter haben. Da kaufe ich natürlich auch immer die deutsche Markenbutter, die direkt aus dem Umland kommt, damit man nicht so viel, für ein Carbon Footprint, ja? Ja. Ich würde aber auch noch ein bisschen von deiner Butter nehmen. Vielleicht kann da Katja doch mal assistieren. Also esse ich schon, also, ein bisschen weniger, ja, genau. Also das ist den Kanten, sagst du? Mhm. Naja, bei uns zu Hause sagte man Ränfte. Mhm. Dann gibt's da noch Knust und also das Ende vom Brot, ne? Knust, Ränfte, Brocken, glaube ich. Gibt's noch. Ja, dankeschön. Ah, sehr schön. Ich liebe es. Ja, dann sind wir uns ja ziemlich einig, ja. Was die Butter angeht. Dann müssen wir halt irgendwann doch nochmal Sauerrahm machen. Ich denke, da das Thema ist auch noch nicht ganz ausgeschöpft. Das ist nicht ausgeschöpft. Nee. Das war ja heute sozusagen nur der Einstieg. Ja, war ein schöner. Also ich finde das wirklich, also hätte auch nicht gedacht, dass die so unterschiedlich schmecken und so viel hergeben. Mhm. Ja, sehr schön. Was machen wir als nächstes Thema? Ja, ich dachte eigentlich Kuchen. Sehr gutes Thema. Da können wir vielleicht auch wieder Katja einbinden. Mhm. Und da müssen wir hier die Kuchenlage in Berlin mal austesten. Ist sehr gut. Katja und ich haben ja gute Erfahrungen da mit einem Dealer gemacht. Mhm. Und es gibt ja noch andere. Mhm. Aber wir können uns wahrscheinlich gar nicht erschöpfen, weil es wirklich so viele Kuchen gibt. Vielleicht müssen wir mit einer Kuchensorte oder Kuchenart mal anfangen. Ja, genau, das ist meine Rede. Also vielleicht ist es ganz gut, wenn wir entweder, also wenn wir uns auf eine einigen, zum Beispiel Baumkuchen oder so, dann gut, also das ist, glaube ich, ganz, ist, glaube ich, eine gute Idee. Also Kuchen, dachte ich, wäre mal interessant. Vielleicht können wir das als nächstes machen. Dann könnte man auch mal, weil ich neulich auch da wieder die Möglichkeit hatte, so hausgemachte Pralinen zu essen. Das ist natürlich auch ein schönes Thema, wo es auch so viel gibt, gerade auch in Berlin. So eine große Auswahl. Du kriegst ja in Berlin die Bekannten, die ich jetzt nicht nenne. Dann kriegst du auch Belgische in Berlin, so mehrere Verkaufsstätten. Dann gibt's halt tatsächlich die von von kleineren Firmen und so. Also da gibt's wirklich eine große Auswahl. Und ich habe auch noch in Bamberg Zugriff. Da ist ja auch in Franken gibt's eine große Pralinentradition. Also ich dachte, das ist ganz schön. Und da ich ja sozusagen mit der Vorbereitung dran bin, ja, das ist vielleicht auch eine ganz gute Sache. Aber ich denke, wir machen erst das mit dem Kuchen. Also müssen wir nochmal überlegen. Genau, also Kuchen oder Pralinen ist ja sehr ähnlich. Also eins von beiden machen wir als nächstes und das andere dann kurz danach. Ja. Gut, dann sage ich mal vielen Dank. Ja, also auch nochmal danke an Katja für die Assistenz. Und ja. Und ach ja, weil gerade einer schrieb, er kann nicht zwischen Buttersorten unterscheiden. Ich dachte auch, dass ich das nicht könnte. Und plötzlich geht's. Also wenn man einmal sich ein bisschen damit beschäftigt und schon weiß, was kommt im Grunde, weil man weiß, es gibt gesalzen, ungesalzen, Süßrahm, Sauerrahm und mehr oder weniger gelb, dann ist es doch relativ einfach. Also ich fand jetzt, dass wir uns nicht schlecht geschlagen haben beim Raten. Also geht doch irgendwie. Und man kann das schon unterscheiden, denke ich. Und was ich auch gelernt habe, ist, dass man auch Butter einfach so essen sollte. Denn du hast auch recht, das Brot schmeckt fantastisch. Mhm. Und mit diesem, also mit deiner selbstgemachten, wirklich fantastisch. Also kann man nur empfehlen. Ja. Gut. Dann. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für die Live-Zuhörer. Genau. Bleibt uns treu, Kommentare, Hinweise, wie immer bitte, ja, über die bekannten Wege. Ja. Und ja, ich denke, die nächste Folge wird nicht allzu lange auf sich warten lassen. Nee, ganz bestimmt nicht. Ja. Gut. Dann bis dann. Danke, tschüss. Tschüss.